إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله. Meine lieben Schwestern, wir beginnen dann also unsere Reise durch den Koran mit Allahs Namen und fangen an mit Surat al-Fatiha, der Eröffnenden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim walad-dallin. Amin. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Lob und auch jeder Dank gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Nicht nur mein und dein Herr, nicht nur der Herr von einigen Menschen, nicht nur der Herr von einem bestimmten Gebiet auf der Welt, sondern der Herr des gesamten Universums, der gesamten Schöpfung. Er allein ist es, der alles erschaffen hat. Er erhält alles aufrecht und er alleine besitzt alles. Ar-Rahman ar-Rahim, dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Er ist der Allbarmherzige. Auch deswegen gebührt ihm alles Lob und jeder Dank. Malik Yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Nicht nur hier im Diesseits ist er der Herrscher über alle Dinge, sondern auch an jenem Tage, am Tage des Gerichts, wird er alleine entscheiden, Entscheidungsgewalt haben und der alleinige Herrscher sein. Nicht nur sieht er all unsere Taten und bewertet sie, sondern er wird sie an jenem Tage auch entlohnen. Wer solch eine Macht hat und so eine Allgewalt besitzt, es berechtigt ihn, dass man sich alleine vor ihm verbeugt. Deswegen sagen wir, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Dir allein dienen wir, unser Haupt und unser Herz beugt sich vor dir allein, ja Allah. Vor dir allein, ja Allah. Da nur du über alle Schätze verfügst, deswegen bitten wir nur dich allein, dass du von diesen Schätzen auch uns einen Teil erteilst. Ihdina as-sirata al-mustaqim, führe uns oder leite uns den geraden Weg. Allah lehrt uns in dieser Sura, eine Sura, die wir mehrmals am Tag in unserem Pflichtgebet und in jedem Gebet rezitieren, um Allah um eine Sache zu bitten. Allah hat uns nicht überlassen, uns Menschen selber, unseren Wünschen oder unseren Sorgen, nicht selber überlassen, was wir von Allah erbeten, sondern er hat uns gelehrt, mehrmals am Tag diese Sache von Allah zu erbeten, nämlich, dass er uns den geraden Weg leitet, dass er uns die Rechtleitung schenkt, dass er uns den Weg wandeln lässt, an dessen Ziel Akhira steht, das Jenseits steht, an dessen Ziel die Zufriedenheit von Allah wartet, an dessen Ziel das Paradies von Allah wartet. Sirat al-Ladina an'amta alayhim, den Weg derer, denen du deine Gnade erwiesen hast. Das sind die, die deine Zufriedenheit schon erworben haben. Ghayril maghdubi alayhim, nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, denen du gezürnt hast. Und nicht den Weg der Irregehenden, die deinen Weg, den geraden Weg, verloren haben. Denn seit Anbeginn der Menschheit, seitdem Allah Menschen auf die Erde herabgeschickt hat, hat er mit ihnen oder für sie auch die Rechtleitung herabgesandt. Und Allah verspricht und hat immer schon versprochen, dass la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, dass auf diejenigen, die der Rechtleitung folgen, auf sie wird keine Furcht sein, noch werden sie trauern. Das heißt, derjenige, der der Rechtleitung folgt, den geraden Weg folgt, das sind dann also die Erfolgreichen. Amin. O Allah, akzeptiere unser Gebet. Also, was bitten wir in dieser Sura dann vor allem? Dass Allah uns den geraden Weg recht leitet. Surat al-Baqarah, das ist eine medinensische Sura. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-Kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. Alif Lam Mim. Dies ist ganz gewiss das Buch Allahs, das keinen Anlass zum Zweifel gibt. Ein Buch, das keinen Anlass zum Zweifel gibt. Es ist 100% von Allah und was darin steht, ist 100% wahrhaftig. Kein Zweifel daran. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das Buch also ist eine Rechtleitung. Aber für wen? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Für diejenigen, die Taqwa besitzen. Für diejenigen, die nach der Zufriedenheit Allahs trachten und die Unzufriedenheit Allahs vermeiden. Die ein Verlangen, einen Hunger nach der Rechtleitung haben. Was sind das für Menschen? Was sind ihre Eigenschaften, ihre Besonderheiten? الذين يؤمنون بالغيب, das sind die, die an das Verborgene glauben, ويقيمون الصلاة, und das Gebet verrichten, ومما رزقناهم ينفقون, und die von dem ausgeben, was wir ihnen beschert haben. Das Verborgene glauben, das Gebet verrichten. Verrichten, nicht einfach nur beten, sondern das Gebet etablieren, verrichten, mit ihrer Zeit, an die Bedingung haltend, mit Demut und Furcht beten. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, sie teilen mit anderen, was Allah ihnen beschert hat. Sie halten nicht zurück für sich, sammeln nicht alles nur für sich selber an, sondern denken auch an das Recht und das Wohl anderer. Und diejenigen, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, und die an das glauben, was auf dich, also auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Koran und an Sunna herabgesandt wurde und vor dir herabgesandt wurde, also an die früheren Offenbarungen, die Allah herabgesandt hat, und die mit dem Jenseits festrechnen, einen festen Glauben an das Jenseits. Wir werden zu Allah zurückkehren. Wir werden gewiss befragt werden. Wir werden gewiss wieder auferstehen. Unsere Taten werden gewiss wieder entlohnt werden. An all das glauben sie mit Festigkeit. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Diese also folgen der Leitung ihres Herrn. Allah beschreibt diese als diejenigen, um das wir ja gebeten hatten. Wir hatten ja gebeten um die Rechtleitung. Allah sagt, das sind die. Diese folgen der Leitung ihres Herrn. Wa ulaika humul muflihun. Und diese sind die Erfolgreichen. So sind also erfolgreiche Menschen. Erfolg ist ein sehr süßes Wort für uns. Als Erfolg oder als erfolgreich bezeichnen wir meistens die Menschen, die das erwerben oder erhalten, was man liebt, was man begehrt, wonach man trachtet. Etwas zu kriegen, etwas zu erwerben, das ist meist in unserer Definition der Erfolg. Nur die Wünsche der Menschen sind unzählbar. Jeder hat andere Wünsche. Es gibt eine ganze Reihe von Wünschen. Es ist ein maßloses Verlangen, eine Grenzenlosigkeit, die sich in unseren Wünschen äußert. Wenn der Mensch eines von vielen Dingen nicht mal bekommt, dann sagt er, ich habe eine Niederlage erlitten. Ich hatte einen Misserfolg. Ich bin ein Verlierer. Aber in Wahrheit sind das alles selbstdefinierte, selbstfabrizierte Definitionen, die wir von Erfolg uns selber zusammengereimt haben. In Wahrheit ist nicht Erfolg, dass man ein paar abgezählte Dinge, die nicht lange mit einem bleiben, ein paar abgezählte Dinge des Diesseits für sich behalten kann. Und Verlierer sein ist auch nicht, dass man ein paar abgezählte Dinge des Diesseits misst in seinem Leben oder verloren hat oder nicht erwerben konnte. Nein, der echte Erfolg ist der, wonach kein Verlust mehr ist. Ein Erfolg, nach dem kein Verlust mehr ist. Und das ist in dieser Welt nicht möglich. Denn im Diesseits ist alles vergänglich. Das ist die Natur von Dunya, vom Diesseits, dass alles vergänglich ist. Man kann sich das schönste Haus kaufen, das stabilste Haus kaufen, die stabilste Gesundheit haben, den schönsten Besitzgegenstand haben. Aber entweder geht der Besitzgegenstand oder man selber geht. Keines davon ist ewig während. Ein Erdrutsch kann kommen, ein Erdbeben kann kommen. Die Verhältnisse können so werden, dass man das, was man besessen hat, wieder verkaufen muss. Oder andere Dinge, über die wir uns sehr freuen, nach denen wir sehr trachten. Manche von uns sogar vielleicht ihren Lebenssinn darin sehen. Der eine möchte heiraten, der andere möchte ein bestimmtes Zeugnis, einen bestimmten Abschluss erwerben. Der andere wieder trachtet nach einem bestimmten Besitzgegenstand. Nur all diese Dinge sind nicht ewig während und keines dieser Dinge sind reine Genussdinge. Es sind keine reinen Genussdinge. Alles in dieser Welt ist mit Schwierigkeiten verbunden. Man ist kaum verheiratet und schon fangen die Auseinandersetzungen an. Man hat kaum die Arbeit und schon fängt man an, in Hamsterrad zu drehen. Alles in dieser Welt ist mit Schwierigkeiten verbunden. Was ist dann der wahre Genuss? Was ist der bleibende Erfolg? Ist das, was Allah als bleibender Erfolg bezeichnet. Und das ist das höchste Ziel, die Zufriedenheit Allahs zu erwerben, das bleibende Paradies zu erwerben, nein, eine Heimstätte, nach der es keinen Verlust mehr gibt. Das ist das, was Allah als Muflihun, das sind die Erfolgreichen, bezeichnet. Und wer kriegt das also? Das sind die, die auf der Rechtleitung wandeln, die auf dem rechten Weg gehen, die nach dem praktizieren und das umsetzen, was sie in diesem Buch vorgegeben finden. Die gottesfürchtig sind und die diese Eigenschaften haben, die wir gerade gelesen haben, das sind die, die den Schlüssel zum Erfolg bei sich tragen. Und ohne den Schlüssel kann man die Tür nicht öffnen. Das sind dann also all die einen, die Erfolgreichen. Dann gibt es wieder andere Menschen, die Allah als Ungläubige bezeichnet. Wie sind diese? Innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wahrlich, denen, die ungläubig sind, ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst. Sie glauben nicht. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم, versiegelt hat Allah ihre Herzen und ihr Gehör, und über ihre Augen liegt ein Schleier. ihnen wird eine gewaltige Strafe zuteil sein. Das sind also die andere Art von Menschen. Wir können sagen, die zweite Gruppe, die Allah hier vielleicht erwähnt. Die Ungläubigen, denen es nichts nützt, ob man sie warnt oder nicht warnt, weil all ihre Sinne, Augen, Gehör, ihr Augenlicht, ihr Gehör, ihre Herzen, all das Allah subhanahu wa ta'ala sagt, versiegelt hat. Also sie sind blind, nicht mehr zugänglich für die Wahrheit. Sie sind verblendet mit dem Diesseits. Das Diesseits hat sie verblendet. Und für sie wird also eine gewaltige Strafe sein, weil sie den Weg der Rechtleitung ablehnten, weil sie die Zufriedenheit Allahs nicht erwerben wollten, weil sie nicht danach trachteten, Allah zufrieden zu sein. Und letztendlich wird bei diesen nicht das sein, was für das Eintritt ins Paradies notwendig ist. Was für das Eintritt ins Paradies notwendig ist. Und dann wieder gibt es andere Menschen. Die sind dazwischen. Wir hatten die Erfolgreichen, wir haben jetzt eben über die Ungläubigen gelesen. Und dann spricht Allah über andere Menschen. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Und manche Menschen sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sie sind keine Gläubigen. Also das, was sie sagen, steht im Widerspruch zu dem, was sie wirklich sind. Denn Allah legt hier offen, was sie eigentlich sind. Sie sind keine Gläubigen. Sie versuchen, Allah und die Gläubigen zu betrügen. Wie betrügen sie? Indem sie nämlich nur sagen, indem sie nur vorgeben, Gläubige zu sein. Doch Allah sagt, doch betrügen sie nur sich selbst, ohne dass sie dies empfinden. In ihren Herzen ist eine Krankheit. Was für eine Krankheit? Die Krankheit der übermäßigen Liebe zum Diesseits. Die übermäßige Liebe zum Diesseits lässt sie, wenn das Diesseits und das Jenseits gegenübersteht und sie sich für eine Sache entscheiden müssen, dann lässt sie diese übermäßige Liebe zum Diesseits das Diesseits wählen. Das Diesseits wählen, denn sie wollen ihr Diesseits nicht aufgeben. Sie wollen nicht ihr Diesseits aufgeben. Sie wollen nicht den Nutzen des Diesseits aufgeben. Sie sehen es als einen Schaden, für das Jenseits etwas zu opfern. Sie sehen es als einen Schaden für das Jenseits, etwas aufzugeben, was ihnen in Diesseits einen Genuss oder einen Nutzen bereitet. Und für sie ist also eine schmerzliche Strafe dafür bestimmt, dass sie logen. Und wenn ihnen gesagt wird, stiftet kein Unheil auf der Erde, so sagen sie, wir sind doch die, die Gutes tun. Gewiss jedoch sind sie die, die Unheil stiften, aber sie empfinden es nicht. Und wenn ihnen gesagt wird, glaubt, wie die Menschen geglaubt haben, sagen sie, sollen wir etwa wie die Toren glauben? Denn für diese Menschen waren diejenigen, die für das Jenseits etwas opferten, waren für diese Menschen wie Toren. Deswegen sagen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glauben? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss jedoch sind sie selbst die Toren, aber sie wissen es nicht. Und wenn sie mit den Gläubigen zusammentreffen, so sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber mit ihren Satanern alleine sind, sagen sie, wir sind ja mit euch, wir treiben ja nur Spott. Allah verspottet sie und lässt sie weiter verblendet umherirren. Allah verspottet sie und lässt sie weiter umherirren. Denn in ihrem Irrglauben, dass, weil Allah sie nicht sofort fasst, wegen ihrem Betrug und wegen ihrem Lügen und wegen ihrem Nichtzugeben, dass sie auch Unheil auf Erden anrichten, wegen all diesen Missetaten, wenn sie dann nicht sofort gefasst werden, meinen diese fälschlicherweise, dass es ja nichts ausmachen würde, was sie alles tun. Und deswegen sagt Allah lässt sie in ihrem Irrglauben umherirren. Diese sind es, die das Irregehen gegen die Rechtleitung eingetauscht haben. Doch ihr Handel brachte ihnen weder Gewinn, noch werden sie rechtgeleitet werden. Ihr Beispiel ist dem Beispiel dessen gleich, der ein Feuer anzündet. Und als es nun alles um sie herum erleuchtet hat, ließ Allah ihr Licht verschwinden und ließ sie in Finsternissen zurück. Und sie sahen nichts. Und sie sahen nichts. Taub, stumm und blind. Und so kehrten sie nicht um. Sie haben ja Ohren, sie haben ja Augen, aber trotzdem sagt Allah taub, stumm, blind. Warum? Weil sie all das nicht nutzen, um die Wahrheit zu sehen, sondern weil sie all das nur benutzen, sie geben der Schöpfung Vorzug über dem Schöpfer. Sie sehen nicht die Zeichen, die zum Schöpfer führen, die sie zur Erkenntnis des Schöpfers führen würden. Deswegen bezeichnet Allah sie als taub und stumm und blind. Oder ihr Beispiel ist gleich jenem, der bei einem Regenguss vom Himmel, voll Finsternis, Donner und Blitz, sie stecken ihre Finger in ihre Ohren in Todesangst vor den Donnerschlägen. Und Allah hat die Ungläubigen in seiner Gewalt. Also wenn der Regen, und der Regen steht hier für den Islam, der vom Himmel herabkommt, und in diesem Islam, in der Religion, sind auch Donner. Donner steht für die Schwierigkeiten. Denn manche Dinge sind schwer in der Religion. Wir müssen opfern, wir müssen Härten ertragen. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Was tun sie? Sie stecken die Finger in ihre Ohren aus Angst um ihr Leben. Die wollen nicht opfern, sie wollen keine Härten ertragen. Also, wenn man darüber nachdenkt, Allah gibt uns zwei Optionen. Es gibt keine dritte Option. Erstens, man beugt sich vor der Allgewalt von Allah. Man weiß, er hat dich erschaffen, du kehrst zu ihm zurück, du beugst dich vor ihm und findest eine Rolle, die dir angemessen ist, als Knecht von Allah. Oder zweitens, man sagt, nein, mein eigener Wille, meine Liebe zu irgendetwas, mein eigener Verstand ist größer in der Bewertung, ist mir mehr wert als das, was Allah mir gebietet, und ich werde das als gering achten, was Allah geboten hat. Und beide Entscheidungen führen zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. So, wenn man sich jetzt dafür also entschieden hat, gegen Allahs Willen zu gehen, nicht auf Allah hören zu wollen, dann soll man loslaufen. Weil wenn du nicht zu Allah hin willst, dann willst du also von Allah weg. Wenn du von Allah weg willst, dann lauf weg von Allah. Wohin willst du laufen? Wohin will man laufen? Aus der Schöpfung Allahs heraus. Denn egal wohin wir laufen, es gibt keinen Unterschlupf, es gibt kein Entkommen. Die Rückkehr ist ja zu Allah allein. Also wo liegt dann unser Wohl? Im Beugen vor Allah und im Knechtsein vor Allah, so wie er geboten hat. Der Blitz raubt ihnen beinahe ihr Augenlicht. So oft er ihnen Licht gibt, gehen sie hindurch. Also so oft es Licht gibt, machen sie auch mit. Sobald aber etwas schwierig wird, wenn ein Blitz wiederkommt, dann, was machen sie? Gehen sie hindurch, und wenn es dunkel um sie herum wird, also wenn es wieder schwieriger wird, so bleiben sie stehen. Und wenn Allah wollte, hätte er ihnen gewiss Gehör und Augenlicht genommen. Wahrlich, Allah ist über alle Dinge mächtig. O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Alle Menschen sind angesprochen. Alle Menschen sind eingeladen. Dient eurem Herrn. Wer ist euer Herr? Warum sollt ihr ihm dienen? Er ist nämlich derjenige, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat. Er alleine ist der Schöpfer aller Dinge und aller Menschen. Und warum sollt ihr ihm dienen? Damit ihr gottesfürchtig sein möget. Gottesfürchtig sein möget, oder auch, damit ihr euch schützen möget. La'allakum tattaqun, damit ihr euch schützen möget, damit ihr auf der Hut seid und euch schützen möget. Vor was? Vor was sollen wir bewahrt werden? Vor dem Irregehen im Diesseits und vor der Strafe des Feuers im Jenseits. Wenn wir uns davor schützen wollen, dann wo liegt unser Wohl? Im Dienen von Allah. Und wer ist Allah? Der euch die Erde zu einer Ruhestätte und den Himmel zu einem Bau gemacht hat und vom Himmel Wasser herniedersandte und dadurch Früchte als Gabe für euch hervorbrachte. Stellt euch vor, wenn Allah das Wasser zurückhalten würde, wer würde es für uns regnen lassen? Wer könnte dasselbe Maß an Wasser und Regen für uns herabkommen lassen, damit wir aus der einen selben braunen Erde allerlei verschiedene Arten von Getreide und Früchte und Gemüse und Obst und allerlei Gnaden, die Allah für uns erschaffen hat, durch den einen Regen, wer könnte für uns Regen senden, wenn er es zurückhalten würde? Darum setzt Allah nichts gleich, wo ihr doch wisset. Ja, wenn das alles so ist, wenn er uns alleine erschaffen hat und er uns alleine versorgt, dann warum sollen wir jemanden neben Allah setzen, der nicht wie Allah ist, wenn er doch alleine der ist, dem es gebührt, angebetet zu werden? Der den Himmel zu einem Bau für uns gemacht hat, als ob die ganze Erde ein Haus wäre. Ja, die Erde ausgebreitet, den Himmel zu einem Bau, Regen und Versorgung herabsendet, ja, dann ist der Gottesdienst ist dann auch wirklich nur ihm alleine, nur er alleine hat das Recht, angebetet zu werden. Wie ist das, wenn jemand für uns etwas Kleines auch nur tut? Da sind wir dankbar oder sollten dankbar sein. Es gehört zum guten Benehmen. Wir erziehen unsere Kinder so, dass wenn jemand euch sogar nur etwas reicht, ein Stift in die Hand gibt, das hier, nimm das, sagen wir Danke. Und wir bringen das unseren Kindern bei, das sei dankbar. Sag Danke. Wenn jemand dir einen Gefallen tut, für dich etwas tut, je mehr er für dich tut, desto dankbarer solltest du sein. Und Allah hat all das uns gegeben und nur für ihn ist die Dankbarkeit nicht? Die Manieren und das Benehmen sind nur für die Schöpfung, nicht für den Schöpfer? Also wie könnt ihr etwas anderes anbeten? Wie könnt ihr etwas anderes so behandeln wie Allah, wenn er alleine doch der ist, der euch all das gegeben hat? Und da ja nun, wenn man jetzt Allah dienen will, man sagt, okay, ich möchte Allah dienen, Allah sagt, dient Allah, ich sage, ja, ich möchte Allah dienen, dann braucht man eine Anleitung, eine Anweisung, um Allah rechtmäßig anzubeten. Und hier wird jetzt in dieser Aya nochmal jeder Zweifel weggeräumt. Am Anfang hat Allah schon gesagt, das ist ein Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Und es gibt keinen Zweifel an diesem Buch. Die Geschichte ist Zeuge darüber, dass dieses Buch voller Wahrhaftigkeit ist und dass an diesem Buch und der Authentizität dieses Buches keinen Zweifel gibt. Trotzdem sagt Allah hier nochmal, wenn einer von euch Zweifel habt und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herabgesandt haben, also wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt haben, so bringt doch eine Sura, also einen Teil des Korans, gleicher Art herbei und beruft euch auf eure Zeugen außer Allah. Nehmt zu Hilfe, ruft zu Hilfe all eure Genossen und all eure Gesellschaften und all eure Unterstützungen, jeden außer Allah. Außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Also seid ihr im Zweifel? Dann versucht eine Sura zu produzieren, die so ist wie in diesem Koran. Das ist eine Herausforderung von Allah und Allah sagt, wenn ihr es aber nicht tut und ihr werdet es bestimmt nicht tun, weil ihr nicht dazu in der Lage seid. Keiner wird je dazu in der Lage sein, so etwas zu tun. Was ist dann die Konsequenz? Entweder will man Allah dienen und nimmt den Koran als Anleitung. Oder man sagt, nein, ich habe Zweifel am Koran, dann soll man diese Herausforderung annehmen. Man soll die Herausforderung annehmen und Allah sagt, ihr werdet aber nie so etwas herbeibringen können, wie es im Koran gibt. Was ist dann die Konsequenz? So fürchtet das Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen vorbereitet. Und verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die glauben und Gutes tun, auf dass ihnen Gärten zuteil werden. Eine frohe Botschaft also. Was ist die frohe Botschaft? Dass diese Menschen, nämlich wer? Die glauben und Gutes tun. Glauben und tun. Auf dass ihnen Gärten zuteil werden, in deren Niederungen Bäche fließen. Und so oft sie eine Frucht daraus bekommen, sagen sie, das ist doch das, was wir schon früher zu essen bekamen. Also das, was man im Paradies an Nahrung und an Versorgung bekommen wird, wird einen erinnern lassen, was man schon in Diesseits schon genossen hat. Doch ihnen wird nur Ähnliches gegeben. Denn wahrlich das, was einem im Jenseits beschert wird an Versorgung, ist mit nichts mit dem vergleichbar, um einiges vorzüglicher, als was wir im Diesseits schon genossen haben. Und ihnen gehören darin Gattinnen vollkommener Reinheit und sie werden ewig darin bleiben. Erfolg messen wir doch meistens auch im Diesseits schon an diesen Dingen. Schönes Haus, schöne Familie, gute Familie, Glückseligkeit, Frieden, genug Versorgung, keine Sorgen über die Versorgung. All das ist doch das, was Erfolg und Glückseligkeit auch im Diesseits schon ausmacht. Allah sagt uns, gibt frohe Botschaft an die Gläubigen, die glauben und Gutes tun, dass für sie das in vollkommener Art und Weise im Jenseits bereitgehalten wird. Warum vollkommene Art und Weise? Weil alles, was wir hier im Diesseits haben und uns hier auch wirklich Genuss beschert und wir auch sehr dankbar dafür sind, das sind Gnaden von Allah, Heimstätte, Versorgung, Familie zu haben. Nur in diesem Leben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist nichts für ewig da. Es ist vergänglich. Es ist mit Schwierigkeiten verbunden. Und von all diesen negativen Aspekten gelöst, nur das Gute und das noch vermehrt, in einem solchen Maße, wie kein Gedanke je gedacht hat, weil wir es uns einfach nicht vorstellen können, das hat Allah vorbereitet für die Gläubigen im Jenseits. Als der Koran, wie in der vorigen Aya auch erwähnt, diese Herausforderung an die Nichtgläubigen herausgab, dass wenn ihr Zweifel habt, dann bringt doch eine Sura wie diese hier, dann haben natürlich die Ungläubigen das nicht geschafft. Und wie es so oft ist, wenn man etwas nicht schafft, dann geht man zur zweiten Option über, eine sehr niedere Handlung, eine sehr gemeine Handlung, eine sehr niederträchtige Handlung, kann man vielleicht schon sagen. Und zwar fingen sie dann an, weil sie ja so etwas wie den Koran nicht produzieren konnten, nicht herbeirufen konnten und nicht selber machen konnten, haben sie dann was gemacht? Sie haben versucht, Mängel, und ich sage angebliche Mängel, im Koran selbst zu finden. Sie fingen dann an, solche Sachen zu sagen wie, was ist das für ein Koran, in dem wird ja auch über solche Dinge gesprochen wie Insekten und kleine Tiere. Ja, weil solche Dinge kommen im Koran auch vor, mit denen Allah auch ein Beispiel setzen will, an anderen Stellen im Koran, das wird inshallah noch besprochen werden. Und das machen wir auch oft. Wenn wir nicht in der Lage sind, etwas vernünftig zu tun, etwas selber zu schaffen und zu leisten, dann fangen wir an zu kritisieren und herumzukritisieren an den, der schon etwas geleistet hat. Zum Beispiel, wir können nicht in eine bestimmte Gegend ziehen, haben wir nicht hinbekommen, da fangen wir an, Mängel in dieser Gegend zu suchen. Ja, die Gegend war ja eh nicht so gut. Oder wir kriegen einen bestimmten Job nicht und sagen so, ja, mit dem verdient man sowieso nicht so gut. Oder wir schaffen ein bestimmtes Zeugnis nicht und sagen, ach ja, mal so klug muss man jetzt auch nicht sein, um das zu schaffen. Ja, das ist so eine ganz niedere Handlung und zu der haben sie dann auch, weil sie halt so etwas wie den Koran nicht produzieren konnten, haben die dann auch angefangen, solches zu sagen. Deswegen sagt Allah dann in der nächsten Aya, in der Übersetzung, wahrlich, Allah schämt sich nicht, irgendein Gleichnis zu prägen von einer Mücke oder von etwas Höherem. Nun, diejenigen, die glauben, wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Diejenigen aber, die ungläubig sind, sagen, was wollte denn Allah mit einem solchen Gleichnis? Er führt damit viele irre und leitet viele auch damit recht, doch die Frevler führt er damit irre. Dasselbe Buch, Es führt die einen irre und die anderen rechtleitet es. Das heißt, wo ist dann, wo müssen wir die Mängel suchen? Nicht im Buch. Die Mängel müssen wir in uns suchen, in unseren Herzen, in unserer Einstellung. Was sagt Allah? Er führt irre. Wen damit? Die Frevler. Was sagt er? Wer sind die Frevler? Die den Bund Allahs brechen, nachdem dieser geschlossen wurde. Und die zerreißen, was nach Allahs Gebot zusammengehalten werden soll. Die den Bund Allahs brechen, wie Versprechen und Verträge. Entweder mit Allah direkt, wenn wir Allah was versprechen, oder auch mit der Schöpfung von Allah. Die Versprechen brechen, nachdem sie gemacht worden sind. Und die das zerreißen, was nach Allahs Gebot zusammengehalten werden soll. Wie die Verwandtschaftsbande, wie die Beziehungen. Wie Dinge, die gehalten werden sollen. Und diejenigen, die Unheil auf der Erde anrichten. Diese sind die Verlierer. Das sind die Frevler, die nicht durch den Koran rechtgeleitet werden. Und hier sagt jetzt Allah nochmal, diese sind die Verlierer. So wie Allah uns vorher informiert hat, wer die Erfolgreichen sind, die haben bestimmte Eigenschaften. Hier informiert Allah uns, das sind die Verlierer. So sind ihre Eigenschaften. Und die werden, obwohl sie Koran lesen, keine Rechtdeutung dadurch finden. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo ihr doch tot wart und er euch lebendig machte und euch dann sterben lässt und euch dann am jüngsten Tag lebendig macht, an dem ihr zu ihm zurückkehrt? Wie könnt ihr Allah leugnen, wo er doch derjenige ist, der alles für uns gemacht hat, uns aus dem Nichts heraus erschaffen hat und der uns auch wieder sterben lassen wird und uns wieder auferwecken lassen wird und uns wieder auferwecken wird? Wer kann den eigenen Tod aufhalten? Der mächtigste Mann der Welt. Als Symbol können wir Pharao nehmen, den Pharao. Für ein Symbol für Macht, ein Symbol für Tyrannei. Konnte er seinen eigenen Tod aufhalten? Ja, hier stellt Allah nochmal unsere eigene angebliche Macht. Er legt uns da. Das ist Schwäche. Wie könnt ihr Allah leugnen, wo er euch all das gegeben hat? Wie könnt ihr euch so, euch selber überschätzen? Ja, ihr werdet wieder zu ihm zurückkehren. Subhanallah, rechts und links, kein Ausweg. Gerade Straße, ihr werdet zu Allah zurückkehren. Wer ist Allah? Er ist es, der für euch alles auf der Erde erschuf. Alsdann wandte er sich den Himmeln zu und richtete sie zu 7 Himmeln auf. Und er ist über alle Dinge kundig. Und er ist über alle Dinge kundig. Erstmal, er ist der, der alles auf der Erde für euch erschuf. Schaut mal, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ein Regen, eine braune Erde. Dieselbe Art, mehr oder weniger. Und schaut mal bitte, geht mal auf den Markt, und schaut euch an, was es alles für Arten und Varianten und Düfte und Größen und Geschmäcker an dem gibt, was die Erde für uns hervorbringt. Allah hat all das für uns erschaffen. Die verschiedensten Dinge, die verschiedensten Genüsse, alles nur für uns. Für eine Krankheit gibt es 10, 15, manchmal 20 verschiedene Nahrungsmittel, die Heilung sind für diese Krankheit. Frag mal, die heutige Generation, wir wissen das nicht mehr, aber ja, unsere Tanten, unsere Omas vielleicht, die sagen euch, Schatz, wenn du Husten hast, dann hier, Honig, Zitrone, das, 20 Sachen, die alles aus der Schöpfung von Allah sind. Er ist es, der alles für euch erschaffen hat. Dann wandte er sich den Himmel zu. Auch in den Himmeln ist die Herrschaft von Allah. Auch in den Himmeln ist die Herrschaft von Allah. All das soll uns zu einem nachdenklichen Menschen machen. Allah sagt uns das, damit wir nachdenken. Das stimmt. Warum bin ich Allah nicht dankbar? Warum beuge ich mich nicht vor Allah? Alles, was ich sehe um mich herum und was ich nicht sehe, ist doch von ihm erschaffen. Habe ich das etwa gemacht? Habe ich das entworfen? Habe ich das designt? Habe ich das zusammengestellt, die Farben? Habe ich gesagt, eine Kartoffel sollte bräunliche Farbe haben, eine Ananas eher eine andere Farbe? Wer hat das alles gemacht? Wenn wir das alles nicht gemacht haben, dann steht uns die Rolle des aufrührerischen, rebellischen Verhaltens, sie steht uns nicht zu. Die einzige Rolle, die uns zusteht, uns vor Allah zu verbeugen. Und wie gesagt, noch im Himmel ist auch seine Gewalt. ثُمَّ اسْتَوَى. Er hat sich dem Himmel zugewandt und er ist über alle Dinge allwissend. Allwissend, das Wort, wir können es nur aussprechen. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Gibt es jemand, der alles weiß? Der größte Professor, der größte Wissenschaftler, der größte Gelehrte, der größte Nachdenker, Philosoph. Und alle haben ihr Maß an Wissen. Aber wer kann sagen, dass er über alle Dinge kundig ist? Wer kann das behaupten? Das Wissen ist bei Allah. Deswegen nochmal alleine zu ihm wenden, alleine vor ihm verbeugen. Ab der nächsten Aya wird es über die Geschichte der Schöpfung der Menschen gehen. Die Geschichte der Schöpfung der Menschheit. Und zwar wird Allah uns berichten, wie unsere Eltern Adam und Hawa, Adam und Eva, erschaffen wurden und wie sie erschaffen wurden. Und wieder die, was Allah uns damit, zu was Allah uns wieder damit rufen wird, das erkennt euch selbst. Schaut, wer ihr seid. Schaut, wer ihr seid und erkennt, dass die einzige Rolle, die euch zusteht, angemessen ist auf euch, dass ihr euch vor Allah verbeugt.